Eine klirrend kalte Februarnacht. London versinkt im Schnee. Ein Fuchs huscht über einen Parkplatz und verkriecht sich hinter einem Recycling-Container. 5 Stockwerke höher schaut Xavier Ireland durch das Fenster eines Radiostudios. Also an eurer Stelle würde ich es mir gemütlich machen und bei uns anrufen. Gleich hören wir von einem Mann, der 3-mal geheiratet hat und 3-mal geschieden ist. 3-mal geschieden? Auweia. Hier kommt der passende Song, Stand by Me. When the night has come. Ich wette, das gibt ein Chaos morgen früh. In meinem ersten Winter hat es ja auch extrem geschneit. Mir ein Rätsel, wie man freiwillig aus Australien weggehen kann. Als Xavier vor 5 Jahren nach London kam, erinnerte ihn der ungewohnte Anblick von Schnee daran, dass von nun an der größte Teil der Erde zwischen ihm und seinen Freunden lag. Der nächtliche Job bei dem Radiosender, anfangs als Mädchen für fast alles, machte die Trennung weniger schmerzlich. Beck, Russell und Matilda waren in Melbourne zur selben Zeit wach wie er. Das klingt absurd, aber es war nicht meine Idee als Mathelehrer. Mit 3 gescheiterten Ehen allein in einer Doppelhaushälfte zu enden. Nicht Ihre Idee? Es kommt mir so vor, als hätte sich jemand anderes dieses Leben für mich ausgedacht. Ich meine, ich habe immer nur reagiert. Mich nie wirklich für etwas entschieden und jetzt bin ich 54. Der deprimierte Lehrer spricht schon seit über 3 Minuten. Murray, Xaviers Co-Moderator und Producer, fährt sich mit dem Finger über den Hals. Er will den nächsten Anrufer hereinnehmen, aber Xavier schüttelt den Kopf. Zu Anfang waren die Rollen noch umgekehrt. Da war Murray der Moderator der Sendung, bis immer mehr Leute sich über ihn beschwerten und ausdrücklich Xavier Ireland verlangten. Ich glaube, Sie müssen herausfinden, was Sie wirklich wollen, Clive. Ja. Auch wenn das nicht einfach ist. Ich weiß. Und jetzt freuen wir uns auf die Nachrichten und das Wetter. Wir sind gleich wieder da. Murray drückt eine Taste, schenkt sich Kaffee nach, geht dann nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Xavier schaut wieder aus dem Fenster und denkt an die Menschen, die so spät noch wach sind in dem verschneiten London. Er stellt sich vor, wie Clive Donald, der Mathelehrer, nach dem Telefonat gedankenverloren 2 Teetassen aus dem Schrank nimmt und eine wieder zurückstellt. Es sind nur noch wenige Stunden, bis Clive wieder aufstehen, sich anziehen und ins Auto setzen wird. Auf der Rückbank 30 Mathematikhefte in einer abgegriffenen Ledertasche. Auch einer von Clives Schülern, Julius Brown, 16 Jahre alt und 130 Kilogramm schwer, kann nicht schlafen in dieser Nacht. Er sitzt in seinem Zimmer und weint. Jeder Schultag ist für ihn eine Qual. Seine Mitschüler machen Furzgeräusche, wenn er sich setzt. Die Mädchen lachen, wenn er an ihnen vorbeigeht. Julius würde alles darum geben, dass die Schule morgen ausfällt. Nur ein paar Straßen weiter kann Dr. Maggie Rees, Psychotherapeutin, nicht schlafen. Reizdarm. Hätte sie nicht so viele widerwärtige Klienten, hätte sie sicher keine Verdauungsprobleme. Heute hat ihr ein Politiker, der seine Frau mit einer berühmten Fernsehmoderatorin betrügt, mit dem Gericht gedroht, sollte sie ihre Schweigepflicht missachten. Paranoides Arschloch, meinetwegen kann er tot umfallen. In dem Augenblick fällt der Maurer George Weir tatsächlich tot um. Er ringt verzweifelt nach Luft. Doch es ist, als wäre eine Folie über seinen Mund gespannt. Einer seiner letzten Aufträge wird der Umbau von Maggies Badezimmer gewesen sein. Lieber Gott, lass es das nicht gewesen sein. Aber das ist es gewesen. Herzinfarkt. In ein paar Tagen wird Xavier den Leichenwagen mit den sterblichen Überresten von George flüchtig von seiner Küche aus sehen. Vorläufig jedoch schaut er aus dem Studiofenster auf diese Leinwand voll unbeobachteter Ereignisse. 2.45 Uhr. Ihr hört Late Lines. Und hier unser Lieblingssong für diese Nacht. One Whole Hour. Scarlett Johansson kann singen. Habt ihr das gewusst? I leave it all behind. If I cannot speak. Elf Leben von Mark Watson. Übersetzung aus dem Englischen Stephanie Jacobs. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. You dream of reality. Klasse Sendung heute. Aber der Typ mit den drei Frauen war ein Langweiler. Den hätten wir eher abwürgen sollen. Ich finde, er klang wirklich verzweifelt. Das sind sie doch alle. Was hältst du davon, wenn wir morgen zu einem Speed-Dating-Abend gehen? In den Club in Camden. Was? Speed-Dating. Du gehst von einem Tisch zum anderen und lernst jede Menge Frauen kennen. Ich weiß, was Speed-Dating ist. Meinst du das ernst? Ja. Wir sind beide schon eine Weile solo. Oder? Ich bin gern solo. Ich nicht. Meinst du wirklich, auf die Art findest du jemanden? Durch Gespräche im 3-Minuten-Takt. Hast du eine bessere Idee? Unser Problem ist doch, wir sind wach, wenn alle anderen schlafen. Sonst hätten wir ja sowas nicht nötig. Murray spricht bei solchen Gelegenheiten gern im Plural. Es ist nicht zum ersten Mal, dass er Xavier als Lockvogel gewinnen will. Dabei müsste er eigentlich wissen, dass er mit seinem wenig attraktiven Äußeren nicht gerade die besten Voraussetzungen für Speed-Dating hat. Murray besitzt einen unerschütterlichen Optimismus, von dem er nur tief im Innern weiß, dass er unberechtigt ist. Ich finde, das ist nichts für uns. Wieso? Was ist, wenn mich eine Frau fragt, was ich beruflich mache? Soll ich sagen, hallo, ich bin Xavier aus dem Radio? Denk dir halt was aus. Ich soll 20 Frauen kennenlernen und eine nach der anderen belügen? Sie lügen doch alle. Oder benutzt deinen alten Namen, Chris. Was war denn überhaupt so schlecht daran? Nichts. Sein alter Name war untrennbar mit seinen drei besten Freunden verbunden. Beck, Matilda und Russell. In der 4. Klasse hatte die Lehrerin sie zu einer Gruppe zusammengespannt. Und dabei war es geblieben. 20 Jahre lang waren sie unzertrennlich. Sie fuhren miteinander in die Ferien, leisteten gemeinsam freiwillige Arbeit und wurden zu Partys selbstverständlich als Gruppe eingeladen. Russell und Beck wurden mit 14 ein Paar. Chris und Matilda brauchten etwas länger. Sie behaupteten, ihre Freundschaft sei zu wertvoll, um sie für eine Affäre aufs Spiel zu setzen. Trotzdem war es nur eine Frage der Zeit. Du kannst mich ja morgen nochmal anrufen. Hm? Wieso? Na, wegen dem Speed-Dating. Ach so, ich komm mit. Oh, klasse. Wird sicher ein geiler Abend. Als Chris nach seiner Ankunft in London seinen Namen änderte, legte er zuerst seine Initialen fest. Mit dem kaum bekannten, aber gültigen Wort Xi hatte er ein Scrabble-Turnier gewonnen. Außerdem bezeichneten die Buchstaben X und I als römische Ziffern die Zahl 11, die irgendwie schon immer sein Leben begleitet hatte. Seine neue Adresse in London war die Bayham Road Nummer 11. Ja? Schnee! Jamie, was machst du denn hier? Draußen ist Schnee! Jamie! Ja, das weiß ich. Oh je, das tut mir so leid. Er hat sie geweckt, oder? Macht nichts. Du kannst doch nicht einfach den Mann da stören, Jamie. Ich will rausgehen! Ja, wenn Mamis Päckchen da ist, gehen wir in den Schnee. Mel, die Frau, die im Erdgeschoss wohnt, schämt sich. Das ist wieder einmal der Beweis, dass sie als alleinerziehende Mutter nicht klarkommt. Seit ihre Ehe in die Brüche gegangen ist, meint sie, dass jeder schlecht über sie denkt. Besonders beunruhigend ist Jamies neue Angewohnheit, zur Haustür hinauszuschießen, sobald sie offen ist, und so zu tun, als würde er auf die Straße rennen. Mach mal den Maul auf, dann stopfen wir es dir. Du fette Arschgeige, du kommst doch eh nicht alleine hoch. Als Xavier an diesem Tag zum Einkaufen geht, um endlich seinen Kühlschrank zu füllen, kommt er an ein paar Halbwüchsigen vorbei, die einem sehr dicken Jungen im Schnee eine Abreibung verpassen. Hey, hört auf damit! Hau ab, Mann! Lasst ihn in Ruhe. Was willst du machen, Alter? Hä? Lasst ihn einfach in Ruhe. Xavier geht schnell weiter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Doch den ganzen Nachmittag denkt er mit Unbehagen an den Vorfall zurück. Hat er sich wirklich so verändert? Früher hätte er sich niemals davon abhalten lassen, dem Jungen zu helfen. Man muss dich nie groß um etwas bitten. Du merkst, wenn es den Leuten nicht so gut geht oder oder wenn sie Hilfe brauchen. Und dann tust du immer genau das Richtige. Und das findest du anziehend? Aha. Ich hätte also bloß noch mehr Omas über die Straße helfen müssen, damit du mit mir schläfst. Und alles andere hätte ich mir sparen können. Das ganze Geld für Klamotten, die vielen französischen Filme. Du kannst es dir nicht aussuchen, Chris. Ich finde eben hilfsbereite Männer sexy. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Bist du im Fernsehen oder so? Nein. Also was machst du beruflich? Ich bin Filmkritiker. Xavier hatte gehofft, dass das Speed-Dating wegen der extremen Wetterlage abgesagt wird. Aber ungefähr 20 unerschrockene Singles haben sich in dem Nachtclub an kleinen Tischen zusammengefunden. Ich bin Putzfrau. Mir gibt es nicht so viel. 2 Tage die Woche mache ich in einer Hotelkette sauber. Außerdem putze ich regelmäßig bei allen möglichen Geschäftskunden. Und natürlich bei Privatleuten. Für 12 Pfund die Stunde. Das ist viel für eine Putzfrau. Ich bin aber auch richtig gut. Entschuldige, ich rede und rede. Ich bin ein richtiges Plappermaul. Ich bräuchte eine Putzfrau. Bei mir sieht es schrecklich aus. Das ist doch schön. Ich könnte zum Beispiel am Samstag. Okay. Dann simse ich dir meine Adresse. Ich glaube, du musst jetzt zum nächsten Tisch. Wie ist es bei dir gelaufen? Ich habe eine Putzfrau engagiert. Der Abend war also nicht ganz umsonst. Und bei dir? Nicht schlecht. Ein paar haben definitiv angebissen. Trinken wir noch was? Lohnt sich das? Wir müssen doch gleich los. Ich heiße Iris und bin eine alte Dame aus Enfield. Was hält Sie zu so später Stunde noch wach, Iris? Also, ich habe gerade in Verfall und Untergang des römischen Imperiums gelesen. Nicht verraten, wie es ausgeht. Unser Thema heißt heute das allererste Mal. Ja. Was wollen Sie uns erzählen, Iris? Wie ich meiner großen Liebe begegnet bin. Ah, wann war das? 1950. Mhm. Er kam zu mir in den Laden. Ein Lebensmittelladen, nur ein Stück hier die Straße hinunter. Ich war 19. Er hieß Toni. Erst später habe ich mir ein Herz gefasst und ihn danach gefragt. Aber bei diesem ersten Mal habe ich kein Wort mit ihm gesprochen. Er hat mir nur zugesehen, wie ich sein Gemüse, es war Rosenkohl? Ja, in eine Papiertüte gepackt habe. Und dann, als er mir das Geld geben wollte, ließ er es auf den Ladentisch fallen. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob er nervös ist, ob ich ihm wohl gefalle. Und als wir uns beide gleichzeitig nach den Münzen gebückt haben, sind wir mit den Köpfen zusammengestoßen. Das war wohl etwas zu stürmisch. Hat Toni Sie gefragt, ob Sie mit ihm ausgehen oder Sie ihn? Oh nein, ausgegangen sind wir nie miteinander. Aber Nein. Ich habe noch ein paar Mal mit ihm geplaudert. Er hatte so einen herrlichen Humor, ein echter Gentleman. Einmal kam er mit einem Pilzhut, nur um mich zum Lachen zu bringen. Mhm. Und ein andermal brachte er mir eine Tasse Tee, die er den ganzen Weg über die Straße bis in den Laden getragen hat. Es war sogar ein Keks dabei. Aber dann nach ungefähr 3 Monaten ist er weggezogen und nie mehr zurückgekommen. Aber ich dachte, er war Ihre große Liebe. Ja, ich glaube, das war er auch. Ich habe später einen tadellosen Mann geheiratet. Wir hatten 38 gemeinsame Jahre, bis er starb. Trotzdem, ich bin den Gedanken nie losgeworden, dass Toni vielleicht der Richtige gewesen wäre. Manchmal hat Xavier keine Lust, gleich ins Bett zu gehen, wenn Mary ihn morgens um 4:30 zu Hause absetzt. Dann beantwortet er Hörer-E-Mails oder er spielt gegen sich selbst Scrabble. Verjuckste. Er hat sich an die besonderen Geräusche der Nacht gewöhnt. Die Albträume von Jamie unter ihm, Mels promptes Beruhigen, das Knarren, wenn die Mieterin über ihm oder ihr Freund ins Bad gehen. Ab und zu kommen von oben zweideutigere Geräusche. Schluchze, kurze, heftige Schreie oder ein Poltern. Xavier nimmt dann an, die beiden haben Sex. X-beliebig. Seit seinem Umzug nach Großbritannien hat er nicht viele Verabredungen gehabt. Nach den wenigen One-Night-Stands blieb jedes Mal ein Gefühl, als hätte man nur nebeneinander im Zugabteil gesessen. Aber es liegt an ihm selbst, dass er seit 5 Jahren so losgelöst von seinem eigenen Leben existiert. Einem Hörer würde er den Rat geben, mehr in der Gegenwart zu leben. Beck kann so gut mit Kindern. Es wäre schrecklich, wenn wir keins kriegen könnten. Das geht jetzt schon 3 verdammte Jahre so. Manchmal dauert es einfach länger. Aber es ist typisch ich mal wieder. Ach Quatsch, das hat nichts mit dir zu tun, Russell. Vielleicht mache ich ja doch was falsch. Was denn? Ziehst du dir vielleicht aus Versehen ein Kondom über? Hey Chris, schau mal zum Himmel. Es war auf einem Sommerfest bei Becks Eltern. Plötzlich zog ein kleines Flugzeug eine Spur hinter sich her. In der glitzernden Luft über Melbourne hing der Buchstabe C. Das wird dein Name. Nur weil da ein C steht? Das ist sicher Werbung. Oh Mann, du bist so unromantisch. Wollen wir wetten? Okay. Um was? Wenn ich recht habe, musst du tun, was ich sage. Egal was. Und wenn nicht? Tue ich, was du sagst. Das Flugzeug malte die Buchstaben H, R, I und S in die Luft. Oh, siehst du? Oh. Also, was soll ich tun? Küss mich. Was? Küss mich, habe ich gesagt. Nicht wie ein Freund, sondern richtig. In dem Moment schrieb der Pilot den nächsten Buchstaben. Ein T. Okay, was soll ich tun? Chris nahm sie in den Arm und küsste sie, bis sich alle Köpfe in ihre Richtung drehten und Applaus losbrach. Und die Freunde sagten, das sei längst überfällig gewesen. Hast du schon irgendwelche Mails bekommen? Welche Mails? Vom Speed-Dating. Hat sich eine von den Mädels gemeldet? Ich habe noch gar nicht nachgesehen. Aber ich habe einen Termin mit der Putzfrau gemacht. Und du? Nö, noch nichts. Hast du denn einer Frau geschrieben? 8? 8 von 11? Da muss ich alle Türen offen halten. Ja. Dass ich beim Radio bin, habe ich aber nur ein paar erzählt. Ich wollte nicht, dass sie ausflippen. In 20 Sekunden geht's weiter. Es ist 1.19 Uhr. Julius Brown, der übergewichtige Teenager, zieht in einem anderen Viertel der Stadt gerade seine Bettdecke über den Kopf. Seine Ohren glühen, seine Augen brennen. Immer noch sieht er das Bild vor sich, wie er mit seinen 130 Kilo im Schnee liegt und sich gegen die Prügel seiner Mitschüler nicht wehren kann. Das wird ihm nicht noch einmal passieren. In dieser Nacht trifft Julius eine Entscheidung. Das Wabbelfleisch muss weg. 1 Stunde Fitnessstudio. Nein, 2. Jeden Tag. Jetzt komm endlich, ich will draußen spielen. Ich komme zum Putzen. Dann Schneemann baut. Hä? Auf der Schwelle steht eine Frau mit einem riesigen Wäschesack. Ihr schulterlanges Haar ist hellblond, fast weiß. Ihre großen, herabhängenden Brüste zeichnen sich sogar durch ihren formlosen Regenmantel ab. Ein paar Sommersprossen in ihrem Gesicht bescheren Xavier einen kurzen Flashback auf Matilda und den eben erst beiseite geschobenen Traum. Hast du vergessen, dass ich komme? Ich heiße Pippa. Das hast du ja dann sicher auch vergessen bei dem ganzen Rumgerenne neulich. Boah, das war ein Zirkus. Sowas tue ich mir nicht nochmal an. Auch nicht meiner Schwester zuliebe. Um ehrlich zu sein, ach, komm doch bitte rein. Ich habe den Termin vergessen. Deshalb sieht es hier auch so unordentlich aus. Wenn einem nichts fehlt, geht man auch nicht ins Krankenhaus. Wo soll ich anfangen? Glaub mir, wenn man in einem Hotel putzt, kann einen nichts mehr schocken. Letzte Woche erst, da musste ich das Zimmer von einer Rockband sauber machen. Da dachte ich, mich trifft der Schlag. Eine Kotzpfütze an der anderen, Kondomverpackung und überall Flaschen. Der Tisch war Kleinholz und auf dem Fußboden lag ein Scheißhaufen. Also ehrlich. Kannst du vielleicht im Arbeitszimmer anfangen? Eigentlich wollte ich gerade ins Bad. Aber klar. Ach, ich quassele schon wieder. Hör einfach nicht hin. Hast du einen Staubsauger? Ja, das heißt nein. Die Frau unter mir hat einen, den leihe ich mir manchmal. Soll ich mal kurz runter und ihn holen? Das mache ich schon. Ich muss eh los und einkaufen. Xavier wittert seine Chance zur Flucht. Schon jetzt erträgt er ihren Wortschwall nicht länger. Vielleicht ist diese Frau ja eine Irre, die sich nur als Putzfrau ausgibt. Aber als er nach 2 Stunden zurückkommt, erstrahlt die Wohnung in einem beinahe gequälten Glanz. Und Pippas Energie ist ungebrochen. Sieht echt toll aus. Du hast sogar das Chaos in meinem Arbeitszimmer aufgeräumt. Sonst kann ich nicht putzen, Süßer. Heute schaffe ich nur eine Grundreinigung. Nächste Woche habe ich mehr Zeit. Vielleicht wäre es tatsächlich gut, wenn Pippa einmal die Woche käme. Falls er da überhaupt etwas mitzureden hat. Was für eine Tortur. Julius' Glieder fühlen sich an, als wären sie mit nassem Sand gefüllt. Seit fast einer Woche trainiert er. Sein Gewicht ist unverändert. In der Mathestunde ist er heute eingeschlafen, obwohl das sein Lieblingsfach ist. In jeder freien Minute rennt er auch noch durch die Stadt, um einen Job zu finden. Irgendwie muss er das Fitnessstudio ja bezahlen, die nächsten Wochen. Seine Ersparnisse sind aufgebraucht. Und von seiner Mutter kann er nichts erwarten. Sie arbeitet als Verkäuferin in einem Supermarkt an der Fleischtheke. Oh. Einen Hamburger mit einer extra Portion Senf. Es gibt nichts, was ich Julius jetzt mehr wünschen würde. Sag mal, wie sieht denn deine Wohnung aus? Ist vielleicht doch eine Frau in dein Leben getreten? Das hätte ich dir erzählt. Das glaube ich nicht. Du erzählst nie was von dir. Ich weiß noch nicht mal, warum du eigentlich von Australien weg bist. Ich habe bloß eine Putzfrau. Eine sehr gute. Glaube ich sofort. Ich traue mich ja kaum, was anzufassen. Warte, bis du sie erlebst. Warum? Ist sie ein Besen? Nein, bloß ziemlich groß und schräg. Bei ihrem zweiten Besuch hat Pippa in der ganzen Wohnung kleine Notizzettel mit Nachrichten hinterlassen. Ich war so frei, die meisten deiner Lebensmittel wegzuwerfen. Du brauchst unbedingt eine neue Toilettenbürste. Die Blumen waren nicht teuer. Wenn du magst, kannst du mir das Geld beim nächsten Mal geben. Den letzten Zettel fand Xavier erst, als er ins Bett ging. Tut mir leid, falls ich es mit den ganzen Zetteln übertrieben habe. Mir ist gerade aufgefallen, dass es aussehen könnte, als hätte ich sie nicht mehr alle. In den letzten Tagen hat Julius alles Mögliche probiert, um schnell an Geld zu kommen. Er hat nur noch 3 Tage Zeit, dann muss er den Mitgliedsbeitrag für den nächsten Monat zahlen. Er war in Restaurants, um zu fragen, ob er als Spüler arbeiten kann, in Supermärkten zum Einräumen von Regalen. Zuletzt war er in einer Zoohandlung, wo es nach Kaninchenpipi roch. Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Aber mit einem Fettsack will niemand etwas zu tun haben. Du lieber Himmel, wie siehst du denn aus? So ein Scheiß... Scheiß sagt man nicht. So ein blöder Laster. So ein richtig fettes Ding fährt er an der Bushaltestelle an mir vorbei. Und ganz im Ernst, der sieht mich da stehen und ist voll mit Absicht mitten durch die Pfütze gefahren, nur um mich voll zu spritzen. Ich habe ihn lachen sehen, wie er weggefahren ist. Aber dem habe ich was hinterhergerufen. Kann ich mir vorstellen. Magst du nicht reinkommen? Zum Glück habe ich meine Laufsachen dabei. Wenn ich mal dein Bad benutzen darf, würde ich mich erstmal duschen und umziehen. Was hältst du davon? Ich putze dann auch extra gründlich. Klar kannst du bei mir duschen. Es ist schon eine Weile her, dass Xaviers Badezimmer Bekanntschaft mit einem BH gemacht hat. Nur für eine Sekunde stellt er sich Pippas imposante Brüste vor. Ich habe uns Tee gekocht. Die Wohnung sieht noch gut aus seit dem letzten Mal. Ich habe mir Mühe gegeben. Du magst doch Tee. Danke, lieb von dir. Aber wenn du so weitermachst, bin ich bald arbeitslos. Sicher nicht. Du gehst also laufen? 3-mal die Woche. Sonst sehe ich ruckzuck aus wie eine Tonne. Mein Körper war so an das Training gewöhnt. Wenn man dann aufhört, geht man auseinander wie ein Hefekloß. Welches Training? Ich war Diskuswerferin. In der britischen U18-Auswahl. Ach, warum hast du aufgehört? Meine Knie haben sich verabschiedet. Arthritis. Der Arzt hat mir gesagt, wenn ich weiter trainiere, sitze ich mit 30 im Rollstuhl. Ich habe damals Rotz und Wasser geheult. Wenn ich so eine Untertasse sehe, juckt es mich heute noch in den Fingern. Und ich kriege Lust, sie 40 Meter weit zu schmeißen. Ist sie verliebt in dich? Wer? Die junge Frau von unten mit dem wilden Kleinen. Neulich, als ich den Staubsauger geborgt habe, hat sie so nett von dir geredet. Also, ich glaube nicht. Ist sie dein Typ? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas habe. Hast du sie mal gefragt, ob man ihr irgendwie helfen kann? Sie scheint ziemlich überfordert zu sein mit dem Kleinen. Nein, es geht mich ja eigentlich nichts an. Wieso? Sie ist deine Nachbarin. Ich misch mich nicht gern ein. Das ist aber eine nette Art zu sagen, es geht mir am Arsch vorbei. Stehen bleiben und Geld her. Was? Laut ausgesprochen klingt der Satz lächerlich, den Julius 1000-mal im Kopf geprobt hat. Er kann immer noch nicht glauben, dass er die Sache wirklich durchzieht. Und jetzt hat er mehr Angst als der Mann, den er an dem Vorortbahnhof auszurauben versucht. Geben Sie mir alles, was Sie haben. Und wenn nicht? Geben Sie es mir einfach. Der Immobilienmakler Olli Harper betrachtet die Sache noch immer nicht als Bedrohung, eher als Unannehmlichkeit. Er will einfach nach Hause. Er hatte einen langen Arbeitstag. Hör mal, du lässt mich jetzt durch. Verstanden? Dieser spöttische Ton. Wäre dieser Mann 15 Jahre jünger, wäre er sicher einer seiner Peiniger in der Schule. Julius zieht das Küchenmesser, das er von zu Hause mitgebracht hat, unter seiner Jacke hervor. Jetzt mach schon. Hier, mehr habe ich nicht. Aber das reicht nicht. Ich brauche mehr. Verdammt nochmal, mehr habe ich nicht. Dann das Handy. Ich stech dich ab, wenn du es mir nicht gibst. Nein, nein. Du bekommst es ja. Ich hetze die Bullen auf den Hals, du fettes Schwein. Die wunderbare Mary Jane Blige mit No More Drama. Gleich geht's bei uns weiter mit dem Thema, was ich gerne ungeschehen machen würde. Also Leute, es lohnt sich, wach zu bleiben. Fehlt nur noch, dass der Mathelehrer anruft und von seinen 3 Scheidungen erzählt. Keine Ahnung, warum es heute so zäh läuft. Ja, du meinst Clive Donald? Ja. Er hat mir gestern geschrieben. Schon wieder. Ich hoffe, du hast nicht geantwortet. Nur die Standardmail. Einer der Gründe, warum Xavier sich in seiner Sendung so wohl fühlt, ist, dass er seine Hörer nach ein paar Minuten mit seinen besten Wünschen wieder ins Leben hinausschicken kann. Außerhalb des 5-Minuten-Formats sind Probleme wesentlich weniger geschmeidig. Sie haben plötzlich eine Unmenge Wenn und Abers. Xavier sieht hinaus auf den Parkplatz. Hinter den Recycling-Containern taucht wieder der Fuchs auf. Murray wäre letzte Woche fast auf ihn getreten. So wenig scheu ist das Tier inzwischen in Gegenwart von Menschen. Zu diesem Zeitpunkt schläft Ollie Harper neben seiner Frau Nicola, die im 6. Monat schwanger ist. Er hat ihr nichts von dem Überfall erzählt. Warum aus allem ein Drama machen? Er hat sein altes Handy aus dem Schrank geholt. Bis zum nächsten Gehalt wird er damit zurechtkommen müssen. Die Psychotherapeutin Maggie Rees ist noch wach. Lange wird sie ihren Beruf nicht mehr ertragen, wenn sie es nicht schafft, eine andere Einstellung zu ihren Patienten zu finden. Dieses ewige Gejammer. Diese narzisstischen Waschlappen. Währenddessen ruht George Weir friedlich auf dem Golders Green Friedhof. Seine Tochter hat frische Blumen auf sein Grab gelegt. Ein sehr schönes Domizil. Ja, da kann man es aushalten. Moment, ich schau mal nach. Ah, leider. Das Haus ist schon verkauft. Wir haben allerdings noch andere Objekte, die dem sehr ähnlich sind. Ja, verstehe. Auf Wiederhören. Olli, ich habe gerade dein Telefonat mitbekommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, das nächste Mal bittest du den Kunden in so einer Situation ins Büro. Erst wenn er hier ist, sagst du ihm, oh, das Haus ist schon verkauft, aber wir haben noch andere, ähnliche. Dann kommt er nicht so einfach wieder davon. Vielen Dank, Roger, das ist sehr klug. Olli kann seinen Chef nicht leiden. Er ist ein respektloses Arschloch und hat Mundgeruch, als würde seit Jahren in seinem Magen etwas vor sich hinfaulen. Olli und seine Kollegin Sam simsen sich schon den ganzen Tag Beleidigungen über ihn. Hat ihr Schweinchen Roger wieder eine Lehre erteilt? Sie ist eine wunderbare SMS-Partnerin. Olli liebt es, wenn ihre Augen amüsiert über dem Handy-Display aufblitzen. Immobilien Frinton, Olli Harper? Gern. Einen Moment bitte. Also, das Haus hat einen Garten von 465 Quadratmeter, die Wohnfläche beträgt 180 Quadratmeter, ja? Während Olli mit dem Kunden spricht, tippt er auf der unhandlichen Tastatur seines Ersatzhandys eine Antwort an Sam. Wenn Roger mir nochmal ins Gesicht haucht, muss ich kotzen. Er stinkt, als hätte er Scheiße gefressen. Mit dem Daumen scrollt er durch das Adressbuch und verflucht zum x-ten Mal den Fettsack, der ihm sein Smartphone geklaut hat. Wie bitte? Ah ja. Sie möchten um die 250.000 Pfund investieren. Dann gebe ich das so in unsere Daten. Ollis Herz macht einen Aussetzer. Er hat die SMS über Roger aus Versehen an Roger geschickt. Scheiße. Radfahren? Bei dem Wetter? Maggie Rees ist froh, dass sie in einem Taxi sitzt, als sie eine große, stämmige Frau auf einem Fahrrad sieht, die gegen den Regen ankämpft. Es ist Pippa. Beide Frauen haben es heute besonders eilig. Können Sie bitte schneller fahren? In Maggies Bauch rumort es rebellisch. Die 3 Hausbesuche haben ihr keine Zeit gelassen für einen Gang auf die Toilette. Und in der Praxis wartet bereits der nächste Klient. Dieser schreckliche, endlose Tag. Maggie weiß noch nicht, dass es der letzte ihrer therapeutischen Laufbahn sein wird. Es ist einfach jämmerlich, ein Mann um die 50 zu sein und keine Autorität zu besitzen. Sie werden sich schon wieder ab, Roger. Aber mit mir kann man es ja machen. Über mich kann man sich ja lustig machen. Was stand denn in dieser SMS? Etwas sehr Unerfreuliches über meinen Atem. Ah, ja. Wissen Sie, es ist schlimmer, auf indirektem Wege zu erfahren, dass einen jemand nicht ausstehen kann. Deshalb hat mich ja diese Kurznachricht so getroffen. Wenn man etwas zufällig mitbekommt, ist es umso schlimmer. Verstehen Sie das? Es tut mir leid, Roger, ich muss mal kurz raus. Wie bitte? Ich muss nur kurz zur Toilette, bin gleich wieder da. Oh. Herrgott nochmal, warum ist der Gang zur Toilette bloß mit so einem Stigma behaftet? Vielleicht sollte ich mal einen Aufsatz darüber schreiben oder ein Buch. Ja, ein Buch. Eine wunderbare Idee. Sofort hat Maggie bessere Laune. Schön, dann sehen wir uns also nächsten Mittwoch um dieselbe Zeit wieder. Dr. Rees? Ja? Ich war mit Ihren Diensten heute nicht ganz zufrieden. Sie waren, wie bitte? Sie kamen zu spät zu unserer Sitzung. Deutlich zu spät. Schienen mit den Gedanken woanders zu sein und haben mittendrin eine Weile den Raum verlassen. Und jetzt machen wir gute 3 Minuten früher Schluss. Ich habe ja Verständnis dafür, dass wir alle einmal einen schlechten Tag haben. Einen schlechten Tag? Was ich damit sagen will, ich würde mir wünschen, beim nächsten Mal eine Verbesserung festzustellen. Wissen Sie was? Kommen Sie gar nicht erst wieder. Suchen Sie sich jemand anders. Aber Dr. Rees. Nein, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Maggie rennt hinaus. Jetzt ist der Moment gekommen, alles hinzuschmeißen, weil Roger sich über ihren Gang zur Toilette geärgert hat. Er hatte einen schlechten Tag, weil er verletzt war wegen einer SMS. Versehentlich an ihn geschickt, weil ein Handy gestohlen wurde, nachdem ein Junge beschlossen hat, sich in Zukunft wehren zu können. Weil Xavier eine Prügelei im Schnee an jenem kalten Tag vor ein paar Wochen nicht verhindert hat. Tut mir leid, dass ich heute Vormittag keine Zeit hatte. Ich musste mit meiner Schwester zum Arzt. Sie hat nichts Besseres zu tun gehabt, als sich ein Kind machen zu lassen. Und sie will es auch noch behalten. Das ist eine ziemliche Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber sie hat sich doch in diese Lage gebracht, nicht du. Wenn sie ein Problem hat, habe ich auch eins. Sie ist meine Schwester. Hast du schon gegessen? Nein, nicht so richtig. Willst du... Ich könnte uns irgendwo was holen. Wirklich? Warum nicht? Weil ich zum Saubermachen hier bin und nicht, um mich vollzustopfen. Du musst ja nicht viel essen. Sehe ich so aus, als ob ich das könnte? Auf dem Weg zum China-Imbiss fragt sich Xavier, was er da eigentlich tut. Erst lässt er seine Putzfrau an einem Samstagabend kommen und dann lädt er sie auch noch zum Essen ein. Isst du den Rest da nicht? Ich kann nicht mehr. Also ich schon. Schau ich schlimm aus? Was meinst du? Naja, ich komme zu dir und leg mich ins Essen wie ein Ferkel. Dabei schaue ich eh schon aus wie eine Tonne. Du siehst aus wie eine normale Frau. Eine normale Frau hat aber nicht solche Titten. Wer will schon normal sein? Mach mal so. Was? Du hast überall Wein an den Lippen. Der erste Kuss ist kurz und zaghaft. Der zweite forschend. Und der dritte sehr lang. Speed-Dating geht zwar nicht so schnell, aber es scheint zu funktionieren. Sie küssen sich, bis im zweiten Stock plötzlich Stimmen laut werden. Ein Streit. Angestupst vom Universum, das sich für einen kurzen Moment diskret abgewendet hatte, sehen sich die beiden desorientiert an, wie Schwimmer nach dem Auftauchen. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Meine Schwester wartet sicher schon auf mich. Mach dir nicht zu viel Sorgen. Es renkt sich alles irgendwie ein. Man kann mit allem fertig werden. Ich will aber nicht fertig werden. Das habe ich immer zu hören bekommen, als ich meine Knie verabschiedet habe. Du wirst schon damit fertig. Das sage ich mir auch, wenn ich bei 6 Leuten geputzt habe, abends nach Hause komme und sehe, dass Wendy nicht mal gespült hat. Ich würde gern mal an einen Punkt kommen, wo das Leben nicht ein dauernder Kampf ist. Aber du schaffst das doch alles. Du klingst genau wie in deiner Sendung. Das weißt du? Ich habe dich neulich gehört. Du bist echt gut, aber der andere, auf den könntest du wirklich verzichten. Meine Schwester fällt tot um vor Neid. Was? Warum? Du bist berühmt. Ich bin nicht berühmt. Ist das der Grund, warum du mich geküsst hast? Ist das dein Ernst? Was ich meine ist... Schon gut, ich muss los. Danke für das Essen. Du bekommst noch Geld von mir. Meinst du, du musst mich bezahlen? Naja, du hast doch gearbeitet, während ich das Essen geholt habe. Aber dann wurde ja wohl was anderes daraus. Vergiss es. Deine Nachbarn streiten mal wieder. Aber du hast sicher keine Ahnung, was da oben los ist, oder? Ich finde es schon komisch, dass du in deiner Sendung die tollen Ratschläge gibst und man sich immer bei dir ausheulen kann und alles. Und dann, im richtigen Leben, da schaust du nur weg. Du weißt doch gar nichts über mich. Das ist ziemlich bequem. Ich will dir mal was sagen. Früher habe ich mich in alles eingemischt, in jeden Scheiß. Und alles ist schiefgegangen. Also komm nicht hierher und erzähl mir, ich soll durch die Gegend laufen und Gutes tun. Je mehr ich mich raushalte, umso besser für alle. Ich werde überhaupt nicht kommen und dir irgendwas erzählen. Entsetzt über sich selbst, sieht Xavier zu, wie Pippa geht. Hätte er ihr erzählen sollen, was damals in Melbourne geschehen ist? In einem der neu geordneten Küchenschränke findet er eine Flasche Wodka. Er trinkt so lange, bis er glauben kann, dass gar nichts geschehen ist. Dass Michael, der kleine Sohn von Beck und Russell, immer noch ein völlig gesundes Kind ist. Ich möchte aber, dass du mitkommst in das Konzert. Die Karten haben $60 gekostet. Meine können wir doch verkaufen. Beck muss mal raus. Du hast doch gesehen, wie sie aussieht. Und dir macht es wirklich nichts aus? Ich fände es schön, wenn Beck und Russell mal wieder einen Abend für sich haben. Ohne Baby. Der kleine Michael war 4 Monate alt und trank zum Teil schon aus dem Fläschchen. Chris bekam von Beck gezeigt, wie man die Milch zubereitet. Aber in der Regel schlief der Kleine die ersten Stunden der Nacht friedlich. Was hast du denn, Süßer? Lange passierte tatsächlich nichts. Aber dann begann Michael zu weinen. Ist doch alles gut. Mama und Papa sind gleich wieder da. Seine Schreie wurden immer kräftiger und lauter. Chris drehte endlose Runden durch die Wohnung, ging mit dem Baby hinaus auf den Balkon und wieder ins Schlafzimmer. Endlich schien es sich zu beruhigen. Er setzte sich, traute sich nicht mehr, sich zu bewegen. Dann ging es wieder los. Als Chris abrupt aufstand, um Michael eine Flasche zu machen, verlor er das Gleichgewicht. Sein Bein war eingeschlafen und das Baby strampelte jetzt wild. Da passierte das Entsetzliche. Er ließ Michael auf den Boden fallen. Nein, ich weiß nicht, ob er noch atmet. Er bewegt sich nicht mehr. Bitte, jetzt schicken Sie doch einfach diesen scheiß Krankenwagen. Michael blieb 3 Wochen im Krankenhaus. Erst sah es so aus, als würde er es gar nicht schaffen. Schließlich überlebte das Kind doch. Aber mit einem bleibenden Hirnschaden. Was kann ich nur machen? Ich würde alles für euch machen. Chris, du weißt, ich bin immer noch dein Freund und alles. Aber es ist das Beste, wenn wir erstmal keinen Kontakt haben. Ist es wegen Beck? Hasst sie mich? Bitte, Chris, das bringt doch nichts. Ich würde so gerne mit ihr sprechen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich rufe dich an, ja? Irgendwann würden Beck und Russell ihm vergeben, dachte Chris. Doch aus den Wochen des Schweigens wurden Monate. Beck weint immer noch stundenlang. Sie geht zu ihrer Therapie, aber es ändert sich nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das je besser werden soll. Es wird besser, weil alles besser wird. Es muss nur Zeit vergehen. Ich werde ausziehen. Was? Ich halte das nicht mehr aus. Das heißt, du entscheidest dich für sie? Chris, ich kann das nicht. Ich kann nicht so zwischen euch stehen. Ich habe mal über den Donnerstag nachgedacht. Warum nehmen wir nicht als Aufhänger, dass an dem Tag immer alle ein bisschen genervt sind? Klar, nennen wir ihn doch Donnerstag der Schreckliche. Eine Spitzenidee. Murray, es war nicht ernst gemeint. Soll ich für dich übernehmen? Wie kommst du auf die Idee? Du bist nicht gerade gut drauf heute. Das war Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Komplizierte Liebesgeschichten, unser Thema an diesem Donnerstag. Unser nächster Anrufer heißt Alessandro. Verraten Sie uns, was für einen Beruf Sie haben, Alessandro? Ich arbeite in einer Bar. Dort habe ich auch diese Frau kennengelernt. Sie ist die Liebe meines Lebens. Xavier tut sich schwer, dem jungen Mann zuzuhören. Seit Tagen hofft er auf eine Nachricht von Pippa. Er hat sich bei ihr entschuldigt und ihr einen Satz geschrieben, der ihn selbst überrascht hat. Du bist mir sehr wichtig geworden. Aber Pippa hat nicht geantwortet, geht auch nicht ans Telefon. Ich kann machen, was ich will. Sie glaubt mir einfach nicht, dass ich sie liebe. Das kann gar nicht sein, du bist viel zu jung. Der Altersunterschied ist riesig. Das interessiert mich doch gar nicht. Es ist mir auch egal, dass sie berühmt ist, aber darüber darf ich nicht sprechen. Ich hätte gar nicht anrufen dürfen. Sie hat furchtbare Angst, ihr Mann erfährt von uns. Am nächsten Tag würde alles in der Zeitung stehen. Oh. Was soll ich bloß machen? Warum passiert mir das bloß? Warum passiert mir das bloß? Das hat sich Xavier damals monatelang gefragt. Nach dem Unglück ging er nicht mehr aus dem Haus. Er lebte von Arbeitslosengeld. Je weniger er tat, umso apathischer wurde er. Seine Brüder ermahnten ihn, sich nicht so hängen zu lassen. Seine Mutter hatte den frühen Tod des Vaters noch nicht überwunden. Reiß dich zusammen. Sogar Mathilda sagte es einmal zu ihm. Du kannst nicht nur so rumhängen. Tu endlich was, geh raus. Such dir einen neuen Job. Sogar Beck und Russell versuchen, irgendwie weiterzumachen. Sie haben verdammt noch mal mehr Grund, sich aufzugeben. Mathilda gab sich Mühe, nach ihrem Auszug mit ihm in Verbindung zu bleiben. Sie telefonierten mehrmals die Woche, dann nur noch einmal pro Woche. Und irgendwann schlief die Sache so weit ein, dass er hauptsächlich mit ihrem Anrufbeantworter Kontakt hatte. Chris absolvierte ein paar Sitzungen bei einem Therapeuten. Der hörte aufmerksam zu, riet ihm zu Sport und progressiver Muskelentspannung. Es war nicht der schlechteste Rat. Irgendwann rief eine Schulfreundin an, die viele Jahre in London gelebt hatte, ihm von der Stadt vorschwärmte, am liebsten wieder dorthin ziehen würde. Das war vielleicht die Lösung. Ein neues Leben, so weit weg wie möglich. Irgendwie ein anderer werden. Hallo, Mel. Hallo. Sie sind ja früh auf heute. Ich gehe zu einem Scrabble-Turnier. Es könnte sein, dass Pippa, also meine Putzfrau, nachher vorbeikommt. Ich lege draußen den Schlüssel hin. Nur damit sie nicht erschrocken sind, wenn jemand im Beet rumstöbert. Klar. Kein Problem. Also, bis später. Nein, Jamie, du bleibst hier. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass Pippa an diesem Samstag zum Putzen kommt, als wäre nichts gewesen. Als Xavier zurück ist, sieht er auch gleich, dass der Schlüssel noch da liegt, wo er ihn deponiert hat. Erstaunt und entsetzt merkt er, dass er vor der Bayhim Road Nummer 11 steht und weint. Ein sehr dicker Junge geht an ihm vorbei und sieht ihn an wie ein seltsames Tier. Xavier kennt ihn irgendwoher. Aber woher? Seit Julius einen Mann überfallen und ihm das Handy gestohlen hat, fühlt er sich verfolgt. Wenn er einen Polizisten sieht, wechselt er die Straßenseite. Aber auch Leute in Zivil kommen ihm verdächtig vor. Nein, nein. Ständig rechnet er damit, festgenommen zu werden. Bitte nicht, nein, nein. Im Schlaf schlägt er mit den Armen um sich, als wollte er Angreifer abwehren. Sein Mathelehrer hat ihn wegen seiner schlechten Noten angesprochen und ihn gefragt, ob ihm irgendetwas Sorgen bereitet. Aber Julius traut sich nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Du bist dir also ganz sicher? Noch nie war ich mir einer Sache so sicher. Wenn du mir was erzählst, was ich verwenden kann, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Darum geht es ja. Die Leute werden mich hassen und ich kann nie mehr zurück in meinen Beruf. Eine Therapeutin, die Geheimnisse ihrer Patienten ausplaudert. Maggie, niemand macht sowas. Ja, weil alle um ihre Karriere fürchten. Aber du hast doch sicher auch Patienten, die dir am Herzen liegen. Natürlich. Aber von denen erzähle ich dir ja nichts, nur von den Arschlöchern. Klar. Als Therapeutin helfe ich denen doch nur dabei, ihr schäbiges Verhalten zu legitimieren. Mach dir also keine Gedanken um die moralischen Aspekte, Stacy. Du bist Journalistin. Ich mach mir Sorgen um dich. Brauchst du aber nicht. Okay, dann erzähl mal. Mit wem soll ich anfangen? Mit dem Politiker, der eine verheiratete Fernsehmoderatorin vögelt? Wow. Oder mit dem schwulen Fußballer, der Callboys dafür bezahlt, dass sie den Mund halten? Mit dem Politiker und der Moderatorin? Ja. Helen Turner, die bekannte TV-Moderatorin, macht am Montagmorgen wie üblich ihre Pilates-Übungen. Bis sie 35 war, fürchtete sie, dass sie eines Tages für alle ihre Vorteile, gutes Aussehen, robuste Gesundheit, steile Karriere, Geld, Beliebtheit, würde bezahlen müssen. Dann erkannte sie, dass manche Menschen einfach für den Erfolg bestimmt sind. Ja? Spreche ich mit Helen Turner? Es ist reichlich früh am Morgen. Tut mir leid. Mein Name ist Stacy Cares, Journalistin der Sun. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? In diesem Moment wusste Helen, dass sie sich getäuscht hatte. Um was geht es denn? Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir morgen einen Artikel über Sie veröffentlichen werden. Als Aufmacher. Am Donnerstag hat die Untreue der bekannten TV-Moderatorin den Bürgerkrieg im Nahen Osten von den Titelseiten dreier Tageszeitungen verdrängt. Ihre 2,3 Millionen Pfund Villa wird von Reportern belagert und im größten Wohnzimmer finden Krisengespräche zwischen ihr und ihrem fassungslosen Mann statt, wie die Zeitungen zu berichten wissen. Drei Whisky und ein Bier macht 21,40. Genauso fassungslos ist der Barmann Alessandro Romano, der davon überzeugt war, Helens einziger Geliebter zu sein. Seit drei Tagen wartet er auf eine SMS von der Liebe seines Lebens. Ihr hört Late Lines. Wenn sonst noch jemand von euch mit Helen Turner schläft, könnt ihr jetzt bei uns auch... Scheiße! Love me, love me, Das war Pain in My Heart, gesungen von Otis Redding. Und jetzt haben wir eine Hörerin am Apparat, die gerade eine glückliche Liebesgeschichte erlebt. Iris, beim letzten Mal haben Sie uns von einem Herrn erzählt, den Sie 50 Jahre nicht mehr gesehen haben. Ihre große Liebe. Ja, Toni. Und ich habe ihn wiedergesehen. Das ist ja großartig. Wir haben miteinander Tee getrunken. Wie kam es denn dazu? Er hat die Sendung gehört. Ta-ta-ta-ta, jeder hört Late Lines. Auf jeden Fall kennt Toni jemand von früher, der meinen Nachnamen wusste. Das heißt, er hat sich auf die Suche nach Ihnen gemacht? Ja. Und werden Sie sich wiedersehen? Naja, Toni ist verheiratet und ich bin Witwe. Deshalb werden gewisse Dinge unangebracht. Sie wollen sich doch nicht mit ihm nach Barbados absetzen oder sowas? Du liebe Güte, nein. Rufen Sie uns an und lassen Sie uns wissen, wie es weitergeht. Vielleicht. Vielleicht müssen wir aber auch darum bitten, dass unsere Privatsphäre respektiert wird, wie diese Helen. Helen Turner. Auf Wiederhören und vielen Dank. Alles Gute, Iris. Bleiben Sie uns treu. Nach dieser Geschichte einer glücklichen Wiederbegegnung hier auf Late Lines möchte ich versuchen, eine andere anzustoßen. Pippa, falls du gerade zuhörst, bitte melde dich. Es ist meine Schuld. Ich würde dich sehr gern wiedersehen. Und hier kommt der nächste Song. Was war denn das? Wer ist Pippa? Meine Putzfrau. Du hast was mit deiner Putzfrau angefangen? Ich habe mich gerade mal daran gewöhnt, dass du eine Putzfrau hast, geschweige denn, dass du mit ihr schläfst. Dazu kam es gar nicht. Ich hab's vermasselt. In der nächsten Stunde erhalten sie eine Flut von Anrufen. Wer ist Pippa? Wollen die Leute wissen, was ist passiert? Ist es was Ernstes? Doch von ihr kommt nichts. Pippa, du bist ja ganz nass. Es regnet, Schätzchen. Hast du keinen Schirm? Ich hab was gegen Schirme. Die Dinger sind dauernd im Weg. Beim kleinsten Wind schlappen sie um und dann vergisst man mit Sicherheit, dass man das blöde Ding dabei hatte und lässt es irgendwo stehen. Was ist? Willst du mich nicht reinlassen? Xavier muss sich sehr zusammenreißen, Pippa nicht gleich in den Arm zu nehmen, als sie 2 Tage später vor der Tür steht. Ich kann nicht lange bleiben. Ich dachte nur, ich komme mal vorbei, weil meine Schwester anscheinend gehört hat, wie du im Radio von einer Frau gesprochen hast, die ich sein könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe. Ich habe mich über dich geärgert. Ich weiß. Ich habe dir zig SMS geschickt, dich angerufen. Mein Handy steckt seit neulich Abend in deinem Sofa. Was? Du hattest 2 Wochen lang kein Handy? Und dann musste ich mir noch klar werden, ob ich dich eigentlich sehen will. Es tut mir wirklich leid. Das hast du schon gesagt. Möchtest du einen Tee? Keine Zeit, Süßer. Aber danke, dass du mich in deiner Sendung erwähnt hast. Ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber können wir uns irgendwann sehen? Ja, ruf mich an. An diesem Tag stellt sich Clive Donald die Bekanntgabe seines Selbstmordes in der Schulversammlung vor. Ich muss Ihnen allen eine sehr traurige Mitteilung machen. Roger, der Chef von Olli Harper, probiert gerade eine neue Mundspülung aus. Und in ihrem Haus in Notting Hill schwört Helen Turner ihrem Mann: Ich werde nie mehr mit einem anderen Mann Sex haben. Ich weiß jetzt, dass es keinen Sinn mehr hat. Ich ertrage dieses Leben nicht mehr. Haben Sie schon mit jemandem darüber geredet? Ich rede doch mit Ihnen. Sie sollten sich professionelle Hilfe suchen, Clive. Es ist nicht gut, mit solchen Gedanken allein zu sein. Ich glaube, es ist zu spät dafür. Nein, das ist es sicher nicht. Danke, dass Sie mir noch mal zugehört haben. Okay, Clive, vielen Dank für den Anruf und bleiben Sie uns treu. Murray, du kannst den Mann noch nicht so abwürgen. Er erzählt doch immer dasselbe. Niemand will das hören, das ist schlechtes Radio. Während Murray draußen eine Zigarette raucht, sucht Xavier die Telefonnummer von Clive heraus. Ich habe nicht viel Zeit, wir sind gleich wieder auf Sendung, aber ich mache mir Sorgen um Sie. Vielleicht könnte ich ja mal bei Ihnen vorbeikommen. Sie besuchen. Mich besuchen? Ja, nur so zum Reden. Morgen zum Beispiel. Und heute? Ich bin erst um 4 Uhr fertig. Ich werde noch wach sein. Xavier sagt Murray nur, dass er noch etwas zu erledigen hat, als er sich nach der Sendung ein Taxi nimmt, um in den Norden der Stadt zu fahren. Ich kann nicht glauben, dass Sie wirklich da sind. Mögen Sie vielleicht eine Tasse Tee? Gern. Sieht hier ein bisschen unordentlich aus. Haben Sie mal über eine Putzfrau nachgedacht? Was? Entschuldigen Sie, es ist bloß, weil ich selbst gute Erfahrungen damit gemacht habe. Sind das Hefte, die Sie korrigieren müssen? Ich war eher mäßig in Mathe. Ich auch. Wie kommt es, dass Sie die Sendung hören, wenn Sie morgens um wann? Um 7? 6:30 wieder raus und zur Arbeit müssen? Naja, ich schlafe sehr schlecht. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, Radio zu hören. Zum Einschlafen. Keine Sorge. Die meisten unserer Hörer sind todmüde. Ich habe auch so eine Tasse. Im Studio. Die hat mir meine erste Frau geschenkt, als ich Fachlehrer wurde. Sie war die Richtige die ganze Zeit. Danach war mein Leben ein einziger schrecklicher Fehler. Erzählen Sie mir von ihr. Als Clive zum Ende seiner Erzählung kommt, dämmert es bereits. Ganz leicht, als tropfte das Licht durch ein Loch im Himmel. Es ist schon 7:15. Ich habe Sie aber lange aufgehalten. Ja, nein, gar nicht. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Ich muss mich zur Arbeit fertig machen. Was genau hatten Sie heute Nacht eigentlich vor? Ich war ziemlich unglücklich. Deshalb wollte ich... Und trotzdem machen Sie sich Sorgen, dass Sie zu spät zur Arbeit kommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wären Sie um einiges zu spät gekommen. Ich schlage vor, Sie gehen heute einfach mal nicht. Was? Melden Sie sich krank. Aber ich habe doch Unterricht. Es ist nur ein Tag. Sie mögen Ihre Arbeit nicht einmal. Sie haben recht. Ja. Mit Ihnen zu reden, ganz ehrlich. Das war... Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich wollte Sie nicht belästigen mit diesen ganzen E-Mails und Anrufen, aber ich wusste ehrlich nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, Sie kennen solche Situationen sicher. Innen und auswendig. Eigentlich nicht. Auch wenn es absurd klingt, im Grunde habe ich mich die letzten Jahre aus allem rausgehalten. Das ist jetzt anders? Ich glaube schon. Warum? Das ist eine längere Geschichte. Sie hat mit einer Putzfrau zu tun. Die Leute sind im Urlaub und trotzdem bestellen sie dich hierher? Sie können es sich leisten. Musst du es dann auch selbst wieder dreckig machen? Ich kann froh sein, dass sie so blöd sind. Ich brauche das Geld. Das war übrigens ernst gemeint, dass ich dir helfen will. Meinst du, du hast die nötige Kompetenz? Oh, Madame werden streng. Weißt du nicht mehr, wie früher deine Wohnung aussah? Und ob. Bald sieht sie nämlich wieder genauso aus. Du hast ja nie Zeit für mich. Stellt da jemand Ansprüche? Lass mich wenigstens staubsaugen. Staubsaugen kann jeder. Da könntest du genauso gut sagen, Klavier spielen kann jeder. Gib mir eine Probezeit. Bitte. Also gut. Du hast 15 Minuten für das Wohnzimmer. Stopp! Aufhören sofort. Was? Da würde ich den Teppich ja mit dem Klopfer sauberer bekommen. Wieso? Da! Überall noch Flusen. Ja. Du bekommst jetzt ein Training von mir. Pippa schlingt von hinten die Arme um ihn. Legt ihre Hände auf seine. So geht das. Fest draufdrücken. So, zwingen den Staubsauger, den Schmutz aufzunehmen. Kannst du das nochmal sagen? Warum? Zwingen ihn, den Schmutz aufzunehmen. Das klingt hinreißend. Ach, du bist ein gönnerhaftes Arschloch. Alessandro? Helen? Endlich. Oh Gott, hast du meine SMS nicht bekommen? Ich warte schon so lange auf Nachricht von dir. Hör mal, ich möchte... Stimmt das, was in den Zeitungen steht? Hast du wirklich mit diesem Politiker gefickt? Du hast gesagt, dass du mich liebst. Hab ich? Alessandro, das mit dir war wunderbar. Ich glaube, manchmal muss man die Dinge einfach geschehen lassen. Aber jetzt muss ich an meine Familie denken und deshalb leb wohl. Helen, ich brauche dich. Alessandro. Herrgott nochmal, sie hat ja nicht ahnen können, dass dieser viel zu junge Mann sich in sie verlieben wird. Ein paar Augenblicke tut er ihr leid. Dann murmelt Helen ein Leb wohl. Und legt auf. Ich bin furchtbar müde. Ich glaube, ich werde gleich einschlafen. Du bist doch immer müde danach. Oh, komm. Sex ist eins der wenigen Themen, über die Pippa nicht redet, wie ein Wasserfall. Xavier liebt es, mit ihr zu schlafen. Er liebt ihre überlegene, fast einschüchternde körperliche Kraft. Seit dem ersten Mal in jenem fremden Haus verbringt sie ihre knappe Freizeit in seiner Wohnung. Magst du einen Toast zum Tee? Du brauchst mich nicht bedienen. Ich bin doch keine Invalidin. Wenn du so weitermachst, dauert es nicht mehr lange. Du bist völlig überarbeitet. Xavier kann Pippa immer öfter überreden, sich richtige Pausen zu gönnen. Kurz zu schlafen oder sich hinzulegen. Aber ich muss arbeiten. Soll ich dich meine Rechnungen bezahlen lassen oder wie? Natürlich nicht. Aber du schuftest dich ab. Also lass doch zu, dass ich dir ab und zu was Gutes tue. Ich lass mich von dir sogar zum Essen ins Restaurant einladen. Meine Mutter würde mir das nie verzeihen. Ich muss jetzt los. Wendy wartet auf mich. Schrei nicht so. Jamie. Oh je. Ist alles in Ordnung? Danke. Ich bin nur ein bisschen erkältet. Jamie! Soll ich mal mit ihm rausgehen? Mit Jamie? Damit du mir eine Pause machen kannst. Ich könnte mit ihm im Park spazieren gehen. Eine Stunde oder so. Wenn du möchtest. Jamie? Ja? Hast du Lust, mit Xavier spazieren zu gehen? Ja! Bist du auch brav? Und du rennst Xavier auch nicht weg? Darf Bess auch mitkommen? Bess ist sein Hase. Ist er denn genauso brav? Ja! Na dann los! Vielen, vielen Dank. Bist du dir auch wirklich sicher? Für einen Rückzieher ist es jetzt ein bisschen spät, denkt Xavier mit einem etwas bangen Gefühl. Er nimmt Jamies Hand. Sie gehen den schmalen Fußweg der Bayham Road entlang, wo die Autos gefährlich schnell vorbeirasen. Zwei Häuserblocks weiter, an der alten Eisenbahnbrücke, ist ein kleiner Park. Was macht der Mann da? Er malt an die Wand. Das heißt Graffiti. Warum? Naja, das machen manche Leute eben. Es gefällt ihnen. Warum malen die nicht auf Papier? Weil sie wollen, dass die Leute ihre Bilder sehen, wenn sie vorbeigehen. Warum? Ach, das ist eine gute Frage. Nicht durch die Pfützen, Jamie. Meinst du, du könntest deiner Mama ein bisschen weniger Sorgen machen, wenn du vielleicht nicht immer so viel herumbrüllen würdest? Viele Jahre später wird dieser Spaziergang eine von Jamies frühesten Erinnerungen sein. Er wird sich fragen, wer Xavier war, wie es dazu kam, dass sie dort spazieren gingen und was seine Mutter wohl währenddessen tat. In London ist es später Vormittag und in Australien Abend. Zurück in seiner Wohnung wählt Xavier leicht zitternd Mathildas Nummer. Hallo? Tut mir leid, wenn ich störe. Ich bin's, Chris. Chris? Stör ich? Ich weiß, es ist schon spät. Nein, nein, gar nicht. Hey. Hey. Hey. Arbeitest du da drüben beim Radio? Was? Ja. Irgendwer meinte, er hätte dich übers Internet gehört, aber ich konnte nichts finden. Ich mach das unter einem anderen Namen. Xavier. Xavier? Ja, ich weiß. Ist irgendwie albern. Nein, nein, ist doch verrückt. Du bist ja DJ. Wie geht's dir, Mathilda? Gut, gut, ja. Doch, läuft alles prima, danke. Siehst du Beck und Russell noch? Klar, ich bin sehr oft bei ihnen. Und Michael? Geht es ihm gut? Ja. Ja, es ist nicht einfach, aber er ist ein wunderbares Kind. Das war schön. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schläfst du heute Nacht hier? Du bist ja nicht mal da. Du kommst erst um 16:30 zurück. 16:30. Ich leg mich gern neben dir schlafen. Ich muss nach Wendy sehen. Wird das immer so sein? Ich meine, wenn du hier einziehen würdest... Was? Dann könntest du dir das Leben viel leichter machen. Und meine Schwester? Sie würde durchdrehen. Sie kann ja auch hier einziehen. Ach, du bist verrückt. Sie verlässt sich darauf, dass ich immer da bin. Meinst du, das ist gesund? Gesund. Sie hören Xavier Ireland auf Late Lines. Ich meine ja nur, es könnte gut für sie sein, selbstständiger zu werden. Ich weiß auch nicht. Gut, dass wir mal in Ruhe miteinander sprechen können. Nächste Woche ist doch diese Einstandsparty vom neuen Geschäftsführer. Wir gehen hin, oder? Kommt darauf an, was Pippa macht. Ich finde, wir sollten die Chancen nutzen, einen guten Eindruck machen und so. Ich habe mich mal erkundigt, was andere bekommen, die eine so erfolgreiche Sendung machen. Der müsste uns viel mehr zahlen. Marie, er hat mich neulich angesprochen. Der Neue? Wirklich? Er hat mir eine Primetime-Sendung angeboten. Primetime? Hm? Ach, das ist nichts für uns. Wir gehören zu den Nachteulen. Moment mal. Uns oder nur dir? Er sprach von Veränderung. Ich glaube, er will mich mit anderen Leuten zusammenspannen. Wir machen diese Sendung ja schon eine ganze Weile miteinander. Sie würden dich natürlich als Produzenten behalten. Das würden sie nicht. Ich bin doch nur wegen dir dabei. Ich werde schon dafür sorgen. Aber ich könnte nicht mehr moderieren. Ich bin nicht blöd, Xavier. Ohne dich wäre ich schon lange nicht mehr dabei. Hast du dich denn schon entschieden? Nein. Aber ich glaube, es ist Zeit, mir was anderes auszuprobieren. Ist doch alles scheißegal. Nach Feierabend sitzt Alessandro in der Bar und betrinkt sich. Ihm ist inzwischen alles egal. Scheißegal. Und wenn ihn sein Chef morgen rausschmeißt. Er hat ein gebrochenes Herz, weil seine Geliebte ihn sitzen ließ. Sie musste ihre Ehe retten, weil die Journalistin Stacey Kers ihre Affäre enthüllte, weil Maggie Rees ihren Beruf hingeschmissen hat, nachdem ein Immobilienmakler namens Roger ihr Vorhaltungen gemacht hat. Roger hatte einen schlechten Tag, weil er von seinem Mitarbeiter Olli eine gemeine SMS erhalten hat. Der hat ein ungewohntes Handy benutzt, weil sein Smartphone von einem dicken Jugendlichen namens Julius gestohlen wurde, der Geld für die Mitgliedschaft im Fitnessstudio brauchte, weil er nicht stark genug war, sich zu wehren, als er verprügelt wurde und Xavier nichts dagegen unternommen hat. Gute Sendung heute. Ja. Danke fürs Heimfahren. Ich fahre dich doch immer heim. Ja, aber nach dem Gespräch heute... Ich nehm's dir nicht übel. Ist wahrscheinlich richtig, mal was Neues zu machen. Als Xavier die Wohnungstür öffnet, bemerkt er gleich, dass etwas anders ist. Pippa ist da. Sie liegt im Bett und schläft. Auf dem Nachttisch findet er einen Zettel. Ich dachte, ich setz mich endlich mal gegen meine Schwester durch. Ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen. Ich werde mich leise hinausschleichen. Aber dann hatten wir wenigstens 3 Stunden zusammen. PS, ich war mal so frei, das Brot wegzuwerfen. Du bist Hallo, gut, Mel. Mama. Hallo, du bist schon wach? Soll ich dir helfen mit den Tüten? Ich hätte dir was mitbringen können vom Supermarkt, aber ich wollte dich nicht wecken. Jamie, wo ist er? Jamie! Alessandro, das letzte Glied der Kette, hat die ganze Nacht in verschiedenen Clubs verbracht. Im Grunde ist er viel zu betrunken, um noch Auto zu fahren. Alles scheißegal. Als er sieht, dass sich vor ihm auf der Straße etwas bewegt, hupt er wie wild. Xavier durchlebt 2 unendliche Sekunden zwischen dem Moment, in dem er Jamie auf die Straße rennen sieht und der Einsicht, dass das Auto, das rasend schnell näher kommt, Jamie erfassen und töten wird. In der ersten Sekunde kommen ihm ganz unterschiedliche Bilder in den Sinn, wie Michael jetzt vielleicht auf seinen kleinen Beinen herumläuft, wie Pippa mit leicht geöffneten Lippen schläft. In der 2. Sekunde rennt er wie verrückt auf die Straße. Er packt Jamie und stößt ihn mit aller Kraft aus dem Weg. Es sieht so aus, als wären die Ereignisse jetzt an ihrem Ende angelangt. Aber Xavier, der durch den Aufprall in die Luft geschleudert wird und für den Bruchteil einer Sekunde über dem Boden schwebt, hat das Gefühl, dass alle möglichen Dinge in diesem Augenblick gerade erst beginnen. Elf Leben von Mark Watson. Übersetzung aus dem Englischen Stephanie Jacobs. Es sprachen Erzähler Friedhelm Ptock, Xavier Ireland Markus Meyer, Murray Jens Wawracek, Pippa Katja Danowski. In weiteren Rollen Peter Jordan, Mirko Kreibich, Lewe Kühl, Tore Kühl, Katharina Matz, Franz Ferdinand Möller-Titel, Anne Moll, Julia Nachtmann, Jörg Pohl, Angelika Richter, Maja Schöne, Steffen Siegmund, Veit Stübner, André Schimanski, und Maria Magdalena Warczynska. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Eva Solloch. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.